Der Hans im Schnuggelu hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Der Hans im Schnuggelu hat alles, was er will.